Von der Sündennacht zum Geben irrte lange ich umher, ward enttäuscht von diesem Leben und der Lüge mehr und mehr. Ich rief aus, wer kann mir helfen? Wer sucht den verlorenen Sohn? Leise hört ich Gottes Stimme. Lange liebe ich dich schon, lange schon, lange schon. Ich lieb dich so lange schon. Oh, wie süß klingt Jesu Stimme. Lange liebe ich dich schon. Er zog mich in Liebe zu sich, reinigt mich von aller Sünd. Ich fiel nieder auf die Knie und er nannte mich sein Kind. Nun ruhe ich in seinen Armen, wartend auf die goldne Kron. Stets hör ich nun seine Stimme. Lange liebe ich dich schon, lange schon, lange schon. Ich lieb dich so lange schon. Oh, wie süß klingt Jesu Stimme. Lange liebe ich dich schon. Nichts kann mich jetzt hier erfreuen. Diese sündige Welt bringt Schmerz. Nur in Jesus, meinem Freunde, findet Trost und Ruhe mein Herz. Leise hör ich Jesus immer, droben geb ich dir den Lohn. Höre meine milde Stimme, lange liebe ich dich schon. Lange schon, lange schon, ich lieb dich so lange schon. Oh, wie süß klingt Jesu Stimme, lange liebe ich dich schon. Komm zu ihm, du Sündbeladner, traue ihm, dass er vergibt. Schau im Glauben zum Erhabenen, der dich ja schon lange liebt. Komm zu ihm in Buß und Reue, und er nennt dich seinen Sohn. Dann hörst du gewiss die Stimme. Lange liebe ich dich schon, lange schon.